Flu wie fluide Mauern, die durchbrechen den Stadtpark in zwei Hälften, Raum und Zeit. Das Wachstum in den Mittelpunkt zu rücken, ich denke an Natur und fühle mich frei. Den Baum als erstes in mein Herz zu schließen, klopft tropfend Regen durch den Blätterwald und Wundersamen, Worte, die mir fehlen, wenn alles naturell natürlich bleibt. Es war einmal ein Flügel, der jetzt kracht, bis er die Flügel Fluxus wiederfindet. Ton wird geschliffen, bis dort nichts mehr ist als Staub, Flut und Gezeiten in der Kunst, sich selbst entfesselt weiter zu bewegen. Ein Satz für dieses Haiku ins Gebet zu schließen.